Hallo. Hallo. Ich bedanke mich voll alle für diese Gelegenheit. Danke. Okay. Soll ich anfangen? Ja, bitte. Ja. Hallo, Sister, ist mein Name. Ich bin die Assistentärztin auf dieser Station und würde gerne das Aufnahmegespräch mit Ihnen führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Bevor Sie mir über Ihre Beschwerden erzählen, würde ich Ihnen ein paar allgemeine Fragen stellen. Wie heißen Sie? Ich heiße Doris Röckemann. Doris. Doris, Doris. DorIS, Doris, ja. Ja. Und Und Röckemann schreibt sich R, ja. Ö, Ja. CK, CK E, E M, M A, N, N, wie der Mann, Doppel. Röckemann. Okay. Frau Rückemann ist Frau das? Röckemann. Hey, ja, Frau Rückemann. Doris ist weiblich. Okay. Wann sind Sie genau geboren, Frau Rückemann? Am 3. Januar 1958. Am 3. Januar 58. 1958. Wie alt sind Sie? 64. 64. Frau Rückemann, können Sie mir bitte sagen, wie viel Sie wiegen und wie groß Sie sind? Ich wiege 60 Kilo und ich bin 1,66 Meter groß. 1,66 Meter groß. So, Frau Rückemann, was führt Sie uns? Was kann ich für Sie tun? Ja, ich habe Bauchschmerzen seit einem Tag. Seit einem Tag. Aha. Einem Tag werden die immer stärker. Ja. Können Sie mir bitte sagen, wo genau Ihre Schmerzen sind? Ja, die begannen mehr so in der Mitte des Bauches und sind jetzt ein bisschen mehr rechts rüber, so und unter dem Rippenbogen etwas tiefer. Am rechten Oberbauch. Ja, Oberbauch, ein bisschen weiter unterhalb, vielleicht auch Mittelbauch, ich weiß nicht, heißt das Mittelbauch? Ja. Okay. Haben die Schmerzen langsam oder plötzlich begonnen? Die haben langsam begonnen. Ja. Langsam, gestern langsam begonnen. Gestern, ja. Seit ungefähr einem Tag jetzt, seit 24 Stunden. Okay. Sind die Schmerzen dauerhaft da oder gehen sie auch wieder weg? Sie sind eigentlich immer da, aber dann kommt das manchmal wie so eine Welle, dass sie dann stärker werden. Sie sind wellenförmig, können wir Werden sagen. sie wieder etwas schwächer, aber sie sind immer da. Sie sind immer da. Sind sie krampfartig? Ja, manchmal ist es so wie ein Krampf, ja. Und es wird eben immer schlimmer. Deswegen bin ich jetzt auch zu Ihnen hier gekommen. Ja, ich verstehe. Aha, okay. Können Sie mir bitte Ihre Schmerzen genauer beschreiben? Sind Sie eher stechend, drückend, pochend? Na, wenn dann eher ein bisschen drückend, also pochend nicht, eher drückend. Drückend. Wann treten die Schmerzen auf? Zum Beispiel nach dem Essen oder nach einer Bewegung? Also ich habe jetzt seit gestern eigentlich nichts mehr gegessen, weil ich keinen Appetit habe. Und ich habe nur immer ein bisschen etwas getrunken, etwas Mineralwasser oder etwas Tee. Aber mir ist auch etwas übel. Also ich mag gar nicht so gerne was essen oder trinken. Sie haben auch Übelkeit. Ja. Haben Sie erbrochen? Nein, aber so, es ist so kurz davor. Haben Sie auch Fieber, Frau Rückemann? Ein Fieber glaube ich nicht. Nein, nee. Haben Sie Völlegefühl in Ihrem Magen? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, das drückt so etwas so hoch. So. Ich habe schon den Eindruck, dass das sehr voll ist so im Bauch, aber ich habe nichts gegessen. Sie haben nichts gegessen, aber Sie haben ein Völlegefühl. Okay. Wissen Sie oder haben Sie bemerkt, dass es eine bestimmte Auslöser für diese Schmerzen gab? Nein, nee. Haben Sie etwas ausprobiert, um die Schmerzen zu lindern? Ich habe eine Wärmflasche mal auf den Bauch gelegt. Ja, das war nicht schlechter, aber auch nicht besser. Es hat nicht viel geholfen. Keine Verbesserung. Nee. Okay. Aber auch keine Verschlimmerung. Okay, gut. Können Sie mir bitte sagen, wie stark Ihre Schmerzen sind auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leicht und 10 sehr stark Schmerzen sind? Also der Schmerz ist ja immer da. Der ist so 6. Mhm. Aber wenn eine Welle kommt, dann ist es schon mindestens 8. 8. Mhm. Ja. Wenn so eine Schmerzwelle kommt. Okay. Wenn ich richtig verstanden habe, Sie haben aber keine Schmerzmittel eingenommen. Nein, bis jetzt nicht. Ich nehme ganz selten Schmerzmittel, aber ich habe gehört, man soll jetzt keine Schmerzmittel nehmen, wenn man so Bauchschmerzen hat, dann ist das nicht so gut. Okay, können Sie jetzt gerade Ihre Schmerzen aushalten, bis unser Gespräch zu Ende ist, oder soll ich Ihnen ein Schmerzmittel geben? Nein, das geht noch. Ich das später bekomme, jetzt geht das noch. Danke. Okay, das ist besser. Aber Sie können mir ein Zeichen geben und kann ich Ihnen ein Schmerzmittel geben, weil Sie nicht ertragen können. Okay? Okay. Ja. Okay. Wie sieht es aus mit Ihrem Stuhlgang und Wasserlassen? Oh, Stuhlgang. Stuhlgang habe ich jetzt das letzte Mal, glaube ich, vor 2 Tagen gehabt. Haben Sie immer Verstopfung oder? Nee, in letzter Zeit war das mit dem Stuhlgang etwas schwieriger. Sonst war das immer gut. Aber in letzter Zeit war es eher manchmal nur alle 2 Tage oder dann war der Stuhlgang so ganz klein. Das war nicht so gut. Normal ist das besser. Können Sie mir sagen, seit wann es so ist? Seit 2, 3 Wochen. Seit 2, 3 Wochen. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Nein. Nee. Nein, das ist in Ordnung. Das war immer schon in Ordnung. Habe ich nie Probleme gehabt. Okay. Hat die Farbe Ihres Stuhls verändert? Hat sich verändert? Oder ist das normal? Wie es? Von der Farbe her ist es eher normal. Manchmal habe ich den Eindruck, es ist etwas mehr Schleim im Stuhl. Es ist Schleim. Ja, haben Sie auch außerdem Sodbrennen, Sie haben Übelkeit, Sodbrennen oder Unverträglichkeit? Nö, normal vertrage ich alles, aber wie gesagt, in letzter Zeit, ist das mit dem Appetit auch nicht ganz so gut, habe ich den Eindruck. Seit 2, 3 Wochen ist das auch. Ja. Appetit. Okay. Haben Sie in letzter Zeit abgenommen oder zugenommen? Ja, ich habe gestern mich noch mal gewogen und da habe ich so innerhalb jetzt, ich wiege mich nicht oft, aber ich glaube, ich habe so 4 bis 5 Kilo habe ich Gewicht verloren. Okay. Können Sie mir sagen, über welchen Zeitraum? Ich schätze 2 Monate. 2 Monate. Mhm. Okay. Ja, Frau Rückemann, lassen Sie uns bitte über Ihre Vorerkrankungen besprechen. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Was meinen Sie unter chronischen Erkrankungen? Was verstehen Sie darunter? Ja, wie Bluthochdruck, Zuckerkrankheit. Ja, Bluthochdruck. Bluthochdruck, da muss ich auch ein Medikament einnehmen. Mhm. Seit wann? Ja, seit knapp 10 Jahren. Ich würde sagen, seit 8 Jahren. Okay. Welche Medikamente nehmen Sie dagegen? Ich nehme gegen Bluthochdruck nehme ich nur ein Mittel ein. Ich muss das gerade sehen hier auf dem Zettel. Das heißt, Ramipril. Mhm. Ramipril 5 Milligramm. 5 Milligramm, ja. Ich muss eine Tablette morgens nehmen und eine Tablette abends. Haben Sie noch andere Medikamente? Nein, nur das Blutmittel. Nur Blutmittel. Sie nehmen auch keine Schmerzmittel beim Bedarf. Okay. Wurden Sie schon mal operiert? Ja. Mhm. Als Kind wurde mir der Blinddarm operiert. Blinddarm operiert. Da war ich ungefähr 10 Jahre alt. Und ich wurde schon mal an der Galle operiert. Das war ungefähr vor 15 Jahren, wegen Gallensteinen. Wurde Ihnen eine Gallenblase entfernt? Ja, ja. Aber seitdem habe ich da keine Probleme mehr. Gut. Alles gut. Hätten Sie weitere Operationen? Nein. Nein, okay. Wurden Sie schon einmal stationär behandelt im Krankenhaus? Was wurde ich behandelt? Stationär. Stationär im Krankenhaus? Ja. Nur bei den Operationen. Bei der Blinddarmoperation und bei der Gallenoperation. Aber sonst war ich noch nie im Krankenhaus. Okay. Sind diese alle diese Operationen komplikationslos verlaufen? Ja. Okay. Alles gut. Okay, Frau Rückemann. Sind bei Ihnen Allergien bekannt? Allergien? Mhm. Mein Mann sagt, ich hätte vielleicht etwas Heuschnupfen. Heuschnupfen. Mhm. Also im April, Mai muss ich häufiger niesen. Niesen. Aber ich finde das nicht schlimm. Mhm. Vielleicht habe ich etwas Heuschnupfen, aber mich stört das nicht. Sie können vertragen, okay. Haben Sie sonst andere Unverträglichkeiten gegen Lebensmittel? Nein, ich kann sonst alles essen. Mhm. Sind Sie vollständig geimpft? Geimpft? Ja, mhm. Ich habe jetzt auch gerade die Corona-Impfung, die 4. bekommen und habe sonst... Die 4. Und mein Hausarzt sagt, ich habe alle Impfungen, die notwendig sind. Mhm. Ja. Ich habe aber jetzt meinen Impfpass nicht mit. Ich kann das jetzt nicht zeigen. Aber Corona geimpft bin ich 4-mal. 4-mal, okay. Jetzt, ich benötige ein paar Informationen über Ihre Gewohnheiten, Frau Rückemann. Rauchen Sie? Nein. Ich rauche nicht. Okay, nicht rauchen. Trinken Sie Alkohol? Ja, aber auch nur wenig. Ich trinke mal einen Schluck Bier oder mal Wein, aber das ist nicht auf keinen Fall jeden Tag. Vielleicht am Wochenende mal, aber das ist alles alles sehr wenig. Aha. Ambuhenande, okay. Aha. Bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage. Haben Sie Kontakt mit den Drogen? Nein. Okay. Baruka, mhm. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin verheiratet. Lebe mit meinem Mann zusammen. Mhm. Haben Sie Kinder? Ja, drei. Drei Kinder. Wie alt sind die? 36, 33 und 30 Jahre alt. Ja. Sind die gesund? Die jüngste, die Tochter, 30 Jahre, die hat eine Schilddrüsenunterfunktion. Aber ist jetzt behandelt und es geht ihr gut. Das ist schon medikamentös eingestellt. Okay. Ja, sie nimmt jeden Morgen eine Tablette. Mhm. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin jetzt Rentnerin. Ich war bis vor einem halben Jahr war ich Busfahrerin. Habe ich hier in der Stadt einen Linienbus gefahren. Frau Rückemann, gibt es in Ihrer Familie wichtige Krankheiten, von denen ich wissen sollte? Ja, mein Vater, der ist mit 78 Jahren verstorben an einem Herzinfarkt. Mhm. Und die Mutter hatte mit circa 60 Jahren hatte sie Darmkrebs. Mhm. Und ist operiert worden, aber die Mutter lebt. Die Mutter ist jetzt 90 Jahre alt. Gut. Hatte Darmkrebs. Vor wie vielen Jahren haben Sie gesagt? Da war meine Mutter 60 Jahre alt. Aha. Also jetzt vor 30 Jahren war das. Darmkrebs. Ja. Mhm. Es wurde aber gut behandelt. Sie wurde operiert und die Kontrollen waren alle gut und sie lebt jetzt ja. Sie ist ja 90 jetzt geworden. Ja, gut. Aha. Okay. Und haben Sie Geschwister? Ich habe einen Bruder, der ist 3 Jahre jünger als ich und der hat auch etwas hohen Blutdruck. Aber sonst geht es dem ganz gut. Okay. Frau Rückemann, ich bin fertig mit meinen Fragen. Haben Sie noch Fragen an mich? Oder wie geht es jetzt weiter? Was habe ich? Was sind das für Bauchschmerzen? Frau Rückemann, ich werde Sie, das kann ich momentan genau Ihnen nicht sagen, was Sie haben, aber ich werde Sie zuerst körperlich untersuchen und Ihnen Blut abnehmen. Und wir würden zusammen ein paar Untersuchungen durchführen. Sobald alle Befunde vorliegen, komme ich zu Ihnen und wir können weiter besprechen über Ihre Diagnose, über Ihre Behandlung. Kann ich denn jetzt was weiter trinken oder wenn ich jetzt ein bisschen Hunger habe, kann ich was essen? Oder? Es wäre gut, wenn Sie nicht essen. Sie können 1-2 Schluck Wasser trinken. Aber nicht viel, okay? Okay, gut. Machen wir das so. Danke. Ja. Danke, bis dann. Gut. Machen wir 5 Minuten? Brauchen Sie 5 Minuten? Oder sind Sie schon fertig? 2-3 Minuten benötige ich. Okay, danke. Bis gleich. Ich kann die Patientin vorstellen, glaube ich. Okay. Ja. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich habe gerade eben eine neue Patientin aufgenommen. Kann ich die Patientin Ihnen vorstellen? Ja, bitte. Ja. Ja, danke. Doris Ruckermann. Doris Ruckermann ist eine Patientin, die sich bei uns seit einem Tag bestehenden Progredienten in rechten Oberbauch lokalisierten Bauchschmerzen, starke und wellenförmige Bauchschmerzen vorgestellt hat. Die Patientin berichtet, dass die Schmerzen krampfartig und drückend sind und bewertet die Schmerzen mit 6, wenn sie keine Schmerzen, keine Welle hat, und ja, mit 8, wenn sie Wellen hat. Ja, ja, im Punktum Maximum der Welle bis 8. Ja, okay. Ja, bis 8. Wie alt ist die Patientin? Die Patientin ist 64 Jahre alt. Okay. Mhm. Gibt es Auffälligkeiten in der Vorgeschichte bei der Patientin? In der Vorgeschichte als Vorerkrankungen leidet die Patientin an arterieller Hypertonie. Sie wurde operiert, sie hätte Appendektomie vor 10 Jahren und vor 15 Jahren Cholezystektomie. Die Operationen sind Komplikationen. Vor 10 Jahren oder mit 10 Jahren, im Alter von 10 Jahren? Entschuldigung, ja, im Alter von 10 Jahren. Ich habe richtig geschrieben, ja, aber falsch gesagt, Entschuldigung. Okay. Ja. Mhm. Okay. Ja, als Vorerkrankungen. Sie nimmt gegen arterielle Hypertonie Ramipril 5 Milligramm zweimal am Tag ein. Okay. Und ja, ansonsten hat er keine chronische Erkrankungen. Hat sie keine chronische Erkrankungen? Gibt es Auffälligkeiten jetzt in der aktuellen Anamnese? Seit 2-3 Wochen hat ihre Stuhlgewohnheiten sich verändert. Ja. Sie erwähnt von Verstopfung. Die Patientin hat mitgeteilt, dass ihr Stuhlgang dünner geworden ist. Okay, gut. Ist Blut im Stuhl? Hat sie Blut im Stuhl bemerkt? Ich habe leider nicht gefragt, aber sie hat nicht gesagt, dass sie Blut... ich habe aber die Farbe gefragt. Sie hat mir geantwortet, dass keine Veränderung bei der Farbe gab. Okay. Hatte die Patientin schon eine Vorsorgekoloskopie? Sie hat nichts erwähnt. Okay. Mhm. Aber Sie haben auch nicht gefragt. Ich habe auch nicht gefragt, ja. Okay. Ich musste fragen, weil in der Familiengeschichte die Mutter Darmkrebs hat. Oh ja. In welchem Alter hatte die Mutter Darmkrebs? In 60. Mit 60 Jahren? Mit 60, ja, mit 60, Jahren. Mit 60 Jahren. Sie wurde operiert. Okay. Und also hat die Patientin jetzt eine positive Familienanamnese? Ja, die Patientin hat positive Familienanamnese. Was macht ihr Körpergewicht? Ihre Körpergewicht die Patientin hat in den letzten 2 Monaten 4-5 Kilo abgenommen. Oh ja, okay. Mhm. Ja, gut. Da wissen wir jetzt ja schon einiges. In welchem Zustand ist die Patientin? Ist sie dehydriert oder was glauben Sie? Ja, sie musste dehydriert sein, weil sie ja seit gestern sie hat uns mitgeteilt, dass seit gestern sie nicht gegessen hat. Okay. Aber sie hat auch gesagt, dass sie ist etwas getrunken. Sie okay. hat etwas getrunken. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, anhand anamnestischen Angaben vermute ich bei der Patientin Pankreaskarzinom oder Darmkrebs. Okay. Ein Kolonkarzinom oder ein Pankreaskarzinom? Ja, okay. Oder Pankreaskarzinom mit der Metastasierung von Kolon. Weil okay. Ja, die Patientin hat verdünnte Stuhlgang. Ja. Verdünnenden Stuhlgang. Mhm. Und die Patientin hat aber Oberbauchschmerzen seit gestern. Ja. Das weist auf ein recht im Oberbauch. Okay. Okay. Ja, also müsste man an beides denken. Was Sie sagten, die Patientin ist operiert, sie ist appendektomiert und cholezystektomiert. Und Pankreas kann man sprechen. Kann auch der wellenförmige Schmerz durchaus versprechen. Kolon, was spricht für Kolonkarzinom oder ein Subilius? Gewichtsabnahme. Gewichtsabnahme. Ja. Und Verstopfung. Seit vor drei Wochen aufgetretenen Verstopfung. Hat die Patientin Schleimauflagerung auf dem Stuhl? Ja, sprechen okay. für Kolonkrebs. Also ich glaube, so wie Sie das schildern, muss man beides untersuchen. Ich tippe eher auf Kolonkarzinom. Ich finde, das haben Sie gut dargestellt, war gut. Es war ein Missverständnis, glaube ich. Ich habe als Patientin gesagt, ja, die Schmerzen waren am Anfang in der Mitte und sind dann rechts mehr in den Bauch gegangen, aber mehr Mittelbauch, also nicht so sehr Oberbauch. Ich glaube, das war ein Missverständnis. Mittelbauch, mehr den Mittelbauch. Pankreaskarzinom, ja, kann natürlich sein. Ja, aber von der Schmerzcharakteristik oder Ausstrahlung, manchmal ist Pankreas ja auch im Rücken, aber nicht klassisch, stimme ich Ihnen zu. Also ich glaube, die Patientin oder sollte ein Kolonkarzinom haben. also meine Kritik oder meine Anmerkung war, Sie haben früh gefragt, die Patientin, ob sie Schmerzen hat und ob sie etwas braucht gegen die Schmerzen. Ja? Nein, hat die Patientin gesagt, nein. Da finde ich es durchaus wichtig, dass man schon wenn man merkt, vielleicht die Patientin ist schon etwas dehydriert, ja, kann ja sein, vom klinischen Aspekt her, dass man jetzt sagt, Frau Röckemann, während ich Sie jetzt hier befrage, mache ich Ihnen schon eine Infusion, ja, dass Sie einen Zugang legen, kurz Blutdruck messen, Zugang legen, können Sie eine Infusion dran legen oder über den Zugang können Sie auch schon Blut abnehmen. Dann haben Sie alle Handlungsmöglichkeiten und Sie kümmern sich um die Patientin gut. Ja, die Patientin hat den Eindruck, jetzt wird mir hier geholfen. Meine Schmerzen werden ernst genommen. Ja? Okay. Das haben Sie schon gut gefragt mit den Schmerzen und angeboten, wenn die Schmerzen stärker werden, können Sie was bekommen. Wichtig fand ich nochmal, ich habe es dann ja gefragt, kann ich denn was trinken oder vielleicht was essen, wenn ich Hunger habe? Da würde ich dann sehr streng sein an Ihrer Stelle und sagen, Frau Röckemann, ich hänge Ihnen jetzt eine Infusion an und bekommen Sie Flüssigkeit und Sie bekommen auch vielleicht etwas Kalorien über die Infusion. Dann brauchen Sie jetzt nichts mehr zu essen. Sie sollten jetzt nichts mehr oral zu sich nehmen. Ja, wir wissen okay. nicht genau, was kommt. Mhm. Wenn ein Ilius da ist, der vielleicht notfallmäßig operiert werden muss, ist es sinnvoll, die Patientin nüchtern zu lassen. Mhm. Gut. Mhm. Ja, was würden Sie erwarten bei der körperlichen Untersuchung des Bauches? Ja, bei der körperlichen Untersuchung erwarte ich an den Darmen drückdolente Schmerzen. Wenn drückdolente Schmerzen und bei der Palpation ein Mess zu finden. Ja. Und der Auskultation? Bei der Auskultation kann ich hören verminderte Darmgeräusche. Ja, träge, vielleicht ganz träge Darmgeräusche oder ganz wenig. Ganz und wenig. Dann vielleicht etwas, wir nennen das ja auch manchmal so klingende Darmgeräusche mit Flüssigkeit, nicht, dass das so Pling macht. Oder ganz träge Darmgeräusche. Wichtig ist noch, falls Sie das gefragt würden, zu sagen, haben Sie rektal untersucht? Ja? Dann kann man sagen, rektal, die Ampulle ist leer, kein Stuhl in der Ampulle. Ne, spricht auch dafür, dass von oben nichts mehr nachkommt, dass der Darm zu ist. Ne? Ja? Wäre vielleicht noch ganz wichtig, falls so etwas in einer Prüfung auch mal kommt, dass Sie sagen, was erwarten Sie dann für ein Untersuchungsergebnis? Ne? Um Ilius so auszuschließen. Ja, ja. Aber der Verdacht auf einen Ilius besteht natürlich bei dieser Klinik. Der Schmerz ist wellenförmig, der Patientin ist übel, sie ist kurz vor dem Erbrechen. Der Stuhl war in den letzten Wochen verändert gegenüber früher und sie hat eine Gewichtsabnahme. Ja. Ja, und sie hat vermehrt Schleim im Stuhl berichtet. Das muss ja auch nicht unbedingt Blut sein, nicht? Also zumindest kein sichtbares Blut. Ja, also körperliche Untersuchung, Infusion anhängen, Labor und vielleicht dann orientierend zumindest versuchen, einen Ultraschall zu machen. Gibt es, wie sieht es auch, oft sehen wir ja wenig im Ultraschall, weil so viel Luft im Bauch ist oder so. Aber wichtig wäre ja zu schauen, gibt es freie Flüssigkeit im Bauch? Ne? Ja. Mhm. Wie sieht vielleicht Pankreas aus? Oder kann ich am Darm sehen, dass der Darm sehr weit ist und darunter ist es eher dünn? Aber das ist im Ultraschall ja auch nicht immer gut zu sehen. Mhm. Ja, aber ich finde, Sie haben das sehr ruhig und systematisch gemacht, haben sich Zeit genommen. Und für mich ist es immer wieder wichtig, machen Sie nicht zu viel komplizierte Sätze. Lieber sagen, Frau Röckemann ist 66 Jahre alt und stellt sich vor mit Schmerzen, seit 24 Stunden im Bauch, die in der Mitte begannen und dann mehr nach rechts gezogen sind. Die Schmerzen sind wellenförmig und auf einer VHS-Skala zwischen 6 und 8. So, oder undulierende Schmerzen, so wenn wir jetzt Fachbegriffe bringen wollen. Aber Fachbegriffe haben Sie sehr gut eingesetzt. Fand ich gut. Das müssen Sie ja möglichst in der Vorstellung beim Oberarzt, ne? Und gegenüber der Patientin, Frau Röckemann, haben Sie eine verständliche Sprache gewählt. Auch das ist wichtig, weil sonst versteht der Patient Sie nicht. Ja, ich fand das gut. Wann haben Sie Prüfung? Am 1. April. Ja. Ja, ich hoffe. Wir können noch etwas trainieren, aber ich finde, ich habe da ein gutes Gefühl. Ah, danke. Ja. Ja, ich freue mich. Vielen Dank. Dann wünsche ich viel Erfolg und